Bayern 2 Hörspiel. Wir bringen nun das bayerische Hörspiel »Jedem das Seine« von Hans Obermeier. Es spielt im Freisinger Raum und erzählt von der Familie Brugger, die nicht gerade vom Glück verwöhnt ist. Doch als einer der Brugger seine Erbschaft macht, verändert sich das Leben der Familie dramatisch. Platz also. Schau her. Brav ist er. Herein. Grüß Gott, Herr Brugger. Grüß Gott. Tut der was? Generell, der tut er nichts. Da liegt die her, Hasso. Sitz dich nieder. Du bist der Sohn vom Braumeister, gell? Der Herr Lehrer hat mir schon gesagt, dass du kommst. Ja, er hat gemeint, dass Sie mir jetzt Nachhilfeunterricht geben könnten, weil er jetzt so wenig Zeit hat. In die Ferien? Ja, aber ich glaube, der wahre Grund ist, dass er in Latein und Mathematik nicht mehr recht weiter weiß. Na ja, er braucht ja in der Volksschule kein Latein und Mathematik. Und er ist ja auch schon gute 35 Jahre vom Gymnasium weg, gell? Du gehst in Freising in die Schule? Ja, ins Domgymnasium. In die 6. Klasse komme ich. Auf was für einer Schule waren denn Sie? Zu mir darfst schon du sagen. Ich war auf der gleichen Schule wie du, aber bloß 4 Jahre. Na, ist passiert, in die Ferien. Das ist jetzt genau 14 Jahre her. Sie sind vom Haiwagen runtergefallen, gell? Gerst noch mal eingefahren. Und ich bin von hinten aufs Fudern aufgeraxelt. Ich war noch nicht ganz drum, da ist der Hans schon losgefahren. Und seitdem können Sie gar nicht mehr gehen? Zuerst war ich ein halber Jahr im Krankenhaus, aber es hat nichts geholfen. Querschnittslähmung haben sie gesagt, der hilft nichts. Und schon habe ich auch nicht mehr gehen können. Na, jetzt sitze ich halt da in meinem Rollstuhl und lese. Kehren die Bücher da alle einer? Ja, die haben mir alle der Hans gekauft. Und gelesen haben sie es auch? 3 und 4 Mal. Und öfter. Wenn ich es bloß gelesen hätte, dann könnt ihr jetzt dir nichts beibringen. Nein, ich hab schon studiert. Ah, drum. Ich hab mir schon gedacht, wie das gehen sollte, wo ich schon in die 6. Klasse komme und sie schon nach der 4. aufgehört haben. Liest ihr Bruder auch? Nein, der hat für sowas keine Zeit. Der hat seine Arbeit, von in der Früh bis auf die Nacht. Grüß Gott. Ja, grüß dich Gott. Bist du der Simmel, gell? Ja, kennen Sie mich? Ja, freilich. Mein Bub hat mir schon von dir erzählt. Der arbeitet im Brauhaus, der Biederl. Kennst du ihn nicht? Großer, blonder, sauberer Bursch. 16 Jahre ist er alt. Er will auch Braumeister werden. Nein, ich kenne ihn nicht. Wir sind ja erst 8 Monate da. Und ich bin ja während der Schule im Schülerheim in Freising. Ach so, ja, das ist was anderes. Ja, ich muss jetzt in den Stall Skybis auch verlassen. Ich wollte bloß schauen, wer da ist, weil der Hund bellt hat. Das war aber nicht deine Mutter. Nein, das ist unser Tante. Ihr Mann ist schon lang gestorben und seitdem schmeißt bei uns einen Haushalt. Zolderring wohnt's, 4 Kilometer von da. Mit Radl fahrt's jeden Tag hin und her. Ja, Teres will man nicht hin. Ja, haben Sie keine Eltern mehr? Ein Vater hat unter dem Krieg ein Ross geschlagen, da ist er noch nicht mehr auf die Tee gekommen. Nach einem halben Jahr war er tot. Dann hat der Hans vom Krieg heim dürfen. Aber sein Auge haben sie ihm schon ausgeschossen gehabt. Und deine Mutter? Jetzt müssen wir aber anfangen. Dein Vater zahlt mir nicht einmal sonst. Mit was fangen wir denn da an? Ja, das ist mir wurscht. Mir ist alles gleich wieder. Gib einmal deine Bücher her. Ach, werden wir gleich haben. Ja, da fangen wir gleich mit Latein an. Also, jetzt passen wir auf. So. Was heißt jetzt das? Gallia est omnis divisa in partes res. Ah, der Krampf. Und ich hab mich schon so auf Ferien gefreut. Quarum unam in Coll und Belge aliam. Du, beim Mischen sind wir schon gestorben. Geh weiter, Heinz, lass ab ihm. So, oha, den hättest du auch genommen. Ah, Max hat er geschleckt. Naja, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Wer sagt du? Du selber. Ich selber. Ja, was sag ich denn da? Da sag ich... Oh mei. Sag an, was hast du denn? Mein Bauern, seine Tochter. Sag doch endlich an. Ja, hast du schon gesagt? Sau haben wir. Und du sagst Farb. Du Sepp, das fällt ist der Postbote nie hört, wenn du einen Schlager sagst. Der hat's nämlich mit der Fanny. Das weiß ich schon. Auf die Nacht drücken sie sich ja wie rum hinter dem Haus. Wollen wir jetzt Karten spielen oder die Leute ausrichten? Weißt du, so Pfarrer? Eichel, sag ich. Gut. Ach ja, du gut raus. Nur wenn's was leid. Ja. Eine Sau hätte ich da. Hm. Ha, gehört uns. Da ein Rimpferl. Ein Stichi. So, und der gehört auch uns. Raum noch ein, Hans. Jetzt müsst's gehen. Vierer. Anschauen. Ja, den Stich mit der Ass. Und der Max. Ja, Heinz, du Depp, du Damischer. Warum stiegst du die erste Sahne mit deinem Belli? Du weißt doch, dass er einen Max geschleckt hat. Ja, mein Mann, wenn du so spielst, dann können wir freilich auch Spiel gewinnen. Jetzt hat ihm der Belli in die Hand nicht geschissen. Und das Spiel haben sie auch noch verloren. Schreib auf. Das Spiel können wir nie verlieren. Nie, wenn du die erste Sau stiegst. 20 Jahre bist du jetzt schon zu Berg gekommen und kannst selber noch nicht gescheit warten. Darum sage ich alleweil wieder, wer das Warten richtig lernen will, muss in Bayern geboren sein. Am Preisen fällt halt zum Warten einfach die Veranlagung. Ich bin kein Größe. Ich bin Oberschlesier. Ja, okay. Ist doch dasselbe. Ja, kommt denn noch was? Nein, ich möchte zahlen. Jetzt ist er beleidigt. Zu Heinz. So eine der mir noch aus, hä? Ja, ich war doch nicht so gemeint. Ja, da kommt sowieso mein Bauer. Da spiele ich lieber Schafkopf, das kann ich besser. Ist gut beieinander. Grüß dich, Bruder. Ja, lass dich du auch mal wieder im Wirtshaus sehen, Hans. Ja, aber daheim ist auch nichts. Du hast einen Schafkopf mit, Heinz. Am hinteren Tisch sind wir. Ja, gern. Marie, noch ein helles an den hinteren Tisch. Sag mal, Sepp, das wollte ich dich zuvor schon fragen. Stimmt jetzt das, dass beim Hallberger mit dem Direttare so schlecht gestellt ist? Sau schlecht steht's. Letzte Woche hat sie am Viechhandler die beste Millikur für ihre Spockgelb verkauft. Bloß, dass sie uns die Ernstboden hat zahlen können. Wieso sie? Verkauft bei euch Bayerns Viech? Mhm. Geht zu. Das weißt doch, dass beim Hallberger sie das Regiment führt. Er gibt doch bloß Geld aus. In der Agelfing und in der Spulbank. Jetzt soll ich halt Pfanne einen heiraten mit einem Geld. Gell? Ja, aber da wird wohl keiner recht abbeißen, Moni. Ein sauberes Weib ist ja. Aber bei dem Lebenswandel. Mhm. Und bei den Schulden. Und zu reden hätte er ja auch nichts. Bayern ist doch erst 46, die gibt's so schnell nicht über. Aber er muss doch schon bald 70 sein. 68 ist er. Da hat's doch vor ein paar Jahren geheißen, dass der Brucker Hans Absichten auf Pfanne hat. Ach, nix ist wahr. Da hätte ich doch auch was spannen müssen. Aber das war doch was für den Brucker. Er ist jetzt 41, da ist höchste Zeit. Und von der Landwirtschaft versteht er was. Geht zu. Der Brucker nimmt doch keine solche nicht. Und wer meint, dass sie dann um den Franz kümmern? He? Der Hans zieht ihn jeden Tag in der Früh an. Fahrt den Hof aus, wenn es schön ist. Wie hätte man, der kann selber fahren? Ja, das kann er schon, aber nicht über die Stirn hinten fahren. Na ja, und auf die Nacht, da zieht er dann wieder raus und hilft ihm ins Bett nicht. Ja, sie liegen ja in einer Kammer. Mhm. Und wenn der Franz muss, dann hilft er ihm auch. Sauber, sag ich. Er hat ja ein schönes Kreuz. Na ja, er ist ja auch schuld, dass der Franz presst hat. Was heißt denn da schuld? Das hätte an jedem passieren können. Mit Absicht hat er doch das nicht da, oder? Das nicht. Aber bis aufpassen hätte er können. Ja, das Unglück war ja der Grund. Warum die Bruckerin dann schon langsam ganz übergeschnappt ist. Hab schon aufgehört. Ja, der Heinz hat nicht mehr mein. Du, Wirt, wie lange ist jetzt das schon her, dass die Bruckerin nach Schönbrunn da haben? Bruckerin? Ja. Das ist jetzt nicht ganz 14 Jahre her. Ja, das war was. 3 Selbstmordversuche. 2 mit Adern aufgeschnitten, ja, und das dritte Mal haben sie es gerade noch abschneiden können. Da hat der Doktor gesagt, sie müssen es weg da. Ja, wie geht's denn ihr denn auch jetzt? Alle Monate besuchen sie es einmal. Meistens kennen sie es überhaupt nicht. Ja, das ist schon ein Kreuz. Trinkst du noch eine, Sepp? Ja. Mari, zahlen. Ich hab morgen einen scharfen Tag, weißt du, Wartsmann. Zahlen. Vom Spül hast du? Oh, ein Maß hat er. Ja, ich bin ja heute billig weggekommen. Ja, weil der Heinz so schlecht gespült hat. Ein Maß, 2, 3, 4, 5. Mach 3x60. Ja, da. Stimmt schon. Also, gute Nacht, Benand. Ja, gute Nacht, Sepp. Dankeschön, Sepp. Ja. Gute Nacht. Dass du dich nicht verlaufst. Warum soll ich mich verlaufen? Wegen die paar Maß, da geh ich ja weiter gerade. Na, nein, ich mein, dass nicht die verkehrte Kammer dir erwischt. Rampchen, du. Ach so, jetzt verstehe ich dich erst. So schlimm wird's hier, jetzt ist Pfanne auch wieder nicht. Geh mal halt auf zu dir in der Kammer. Pfanne. Komm halt, du. Ich hab das doch schon gesagt, dass die Hintertür schon zugesperrt ist. Und vorn brennt's Hoflicht noch, wenn die da wer singt. Okay. Das ewige Rumdruck und Verstecker spielen hab ich bald satt jetzt. Komm, Paul. Geh mal noch ein bisschen zum Seelohintere. Ja. Und dann gehst du heim. Elfi vorbei schon. Ja. Leise. Bei den Knechten ist Fenster offen. Was ist jetzt? Hast deine Mutter gefragt wegen uns zwei? Jetzt sag halt. Ja. Und? Was sagst du? Jetzt red halt rein. Ich hätte es gar nicht fangen brauchen. Ich habe ja gleich gewusst, was sagen wird. Ach so. Weil ich bloß ein Busbub bin, gell? Und weil ich nichts hab. Ja, und weil du von der Landwirtschaft nichts verstehst. Okay. Wie wenn man das nicht lernen kann. Warten wir noch ein bisschen. Ich weiß schon was, wo ich zwingen kann, dass sie ja sagt. Ja, was ist jetzt noch das? Ja, das ist ja der Heinz. Was macht denn der noch bei Eicherwind? Sei stark. Ja, du hast doch gesagt, die hintere Tür ist zu. Die war auch zu. Aber vielleicht hat jemand wieder aufgesperrt. Jetzt ist Licht in der Stube ausgegangen. Aber jetzt geht bei mir Licht auf. Ach so ist das. Ich war schlecht für dich, aber der Mutter ist nicht schlecht für den Knecht vom Nachbarn. Ach so ist das. Sei stark, die Dienstbahn hören die doch. Die soll mir nur hören. Alle sollen's hören. Ich bitte, sei stark, verstehst du nicht? Mit dem setze ich sie unter Druck. Ja. Weißt du das schon länger? Das geht schon über 10 Jahre, seitdem der Vater spielen angefangen hat. Ach so ist es. Ich war halt schlecht und sie, da ist er. Weißt du überhaupt, dass der Heinz verheiratet ist? Er geht zu, der ist doch ledig. Wie kommst du da drauf? Jetzt pass mal auf. Ha? Noch nie hat der Heinz einen Bus gekriegt. Bis vor 3 oder 4 Jahren. Und da ist ein Brief aus der Ostzone gekommen. Hast du einen Brief aufgemacht? Nein, natürlich nicht. Der war schon offen. So, der war schon offen. Ja, der war aufgegangen. Was würde mich an Heinz sein Bus interessieren? Na ja, und da habe ich ihn halt gelesen, nicht? Ja, und? Seine Frau hat geschrieben. Was? Dass sein Foto in der Zeitung gesehen hat. Was für ein Foto? Na, du weißt ja, wie das große Hochwasser war vor 5 Jahren. Ja? Da hat der Heinz den Haber seinen Buben aus dem Wasser rausgezogen. Da ist vom Dach ein Tagblatt angekommen und hat ihn fotografiert. Mhm. Und das Bild war in der Zeitung. Und wie kommt die zu der Zeitung in der Ostzone? Das weißt du eh nicht. Ja, und weiter, was war mit der Frau? Na ja, dass das Beutel in der Zeitung gesehen hat und dass sie sicher ist, dass er ihr vermisster Mann ist. Ah. Auch wenn er jetzt Burka heißt und nicht mehr Bogdan. Und er soll was hören lassen. Wie hast du gesagt? Bogdan. So. Bogdan. Na ja, und was hat der Heinz dann gemacht? Na, das weißt du eh nicht. Auf alle Fälle ist er noch da und war auch nie fort. So, so. Der Heinz und der Mutter. Und ich war schlecht, hä? Sag fein niemand was. Ich bin doch nicht blöd. Jetzt haben wir es in der Hand. Lass mich jetzt gehen, Paul. Komm morgen wieder. Vierte. Oh. Fanny, bleib da noch. Weg ist. Jetzt habe ich die Albergerin. Es war ja gelacht. Da schau her. Ein anständiger Mensch wie mir, aber ich zeig das schon. Ich zeig das schon. Grüß dich, Fanny. Ja, grüß dich, Hans. Lass dich du bei uns auch mal wieder sehen. Ja. Unser Winter ist kaputt. So. Jetzt möchte ich fragen, ob es mir nicht den Inkern leichter kommt, wenn es nicht selber braucht. Ich brauche den Plus für heute Nachmittag. Ist der Vater nicht da? Der liegt noch. Aber die Mutter wird gleich kommen. Sie ist gerade beim Ohr abgetragen. So. Schieß wieder geworden, gell? Ja, Zeit war's. Wie weit seid ihr mit dem Kramat? Heute haben sie es mir noch angefangen. Gehst du auch auf die Hochzeit vom Kramasepp? Ja, freilich, wir sind ja verwandt. Dann tanzen wir vielleicht einmal wieder. Wir zwei. Vielleicht? Ja, das ist jetzt schon lange her, dass wir zwei miteinander tanzt haben. So? Ja. Das letzte Mal, das war auf dem Feuerwehrball 62. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich weiß es noch gut. Ich hab dich doch damals was gefragt. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Und ich hab Nein gesagt, gell? Ja. Leider. Was darfst du denn jetzt sagen, wenn ich dich nochmal das Gleiche fragen darf? Sag. Das Gleiche wie damals. Du bist doch alle noch um 20 Jahre älter wie ich, oder? 16. Ja, oder 16. Genau wie damals. Und besonders reich bist du ja gerade auch nicht geworden inzwischen. Und zu einer Krankenpflegerin hab ich kein Talent. Und um Franz brauchst du keine Sorge nicht machen. Ah, du darfst ihn doch nicht etwa fort. Das nicht, aber. Aber Teres ist ja auch noch da. Ja, die ist auch noch da. Nein, Hans, das sieht der Blinde, dass das nichts taugen tat. Also müsstest du mit deinem einen Auge auch sehen. Grüß Gott, Hans. Grüß Gott, Heubergerin. Hast du auch abgetrunken? Ja. Die Hühner liegen auch über schlechte, du hast da noch alle weg. Oder ich mach's mit der Straße und betreib's gleich im Großen mit Hybriden. Weißt du, mit den Fließbandhühnern da. Platz hätten wir genug, wo wir die denen nicht mehr alle brauchen, aber hätte ja noch mehr Arbeit. So, ich fahr jetzt nach Dachau zum Friseur. Für Gott. So, schon wieder. Aber komm nicht wieder so spät. Der Vater braucht das Auto noch. Ach, sonst geht gleich das Theater wieder los. Ein Kreuz ist das bei uns. Aber dass du einmal wieder zu uns reinschaust. Wie geht's denn euch alleweil? Hm? Jetzt sind wir Nachbarn und kommen so selten zusammen, bloß wenn einer vom anderen was braucht, gell? Ja, das stimmt. Ja. Heute brauche ich was von dir. So, was denn? Ja, mein Winter habe ich zum Schmidt da müssen und der kann man erst bis übermorgen richten. Jetzt ja, freilich kannst du den unseren haben. Wir haben ja heute erst zum Mann angefangen. Weißt du ja, wo ist? Brauchst du ihn bloß nicht mehr. Ja. Nachher geh ich wieder. Ja. Vierte, Heubergerin. Und Dankeschön. Vierte, Hans. Gern geschehen. Und auf die Nacht bringen dann wieder. Ja, ja, ist schon recht. Zum Franz ist noch einmal reinschauen, bevor es aufs Feld passt. Ich gehe sowieso noch nicht. Geh zu, Hasso. Geh. Ja, leg dich nieder. Braver Hund, ja. Brauchst du was? Da schau mal her, den Brief hat der Postbote gebracht. Hast du eine Crescentia Eberlkind? Nein. Von Ismaning. Von Ismaning? Warte mal. Ja, freilich, das ist ja eine Schwester von unserem Großvater. Ach so. Ist von der der Brief? Nein, die schreibt keinen Brief mehr, die haben es vorige Woche heigerum. Der Brief ist von einem Notar von Minger und der schreibt, dass ich der Universalerbe von der Verstorbenen bin und dass ich zu ihrem Neu kommen soll, zwecks Klärung der Angelegenheit, alles selber. Und das ist aber zuwider, dass wir nichts gewusst haben, dass die gestorben ist. Da hätte man doch auf die Leiche gehen müssen. Ja, mir ist es auch zuwider, aber da hilft jetzt alles nichts mehr. Jetzt können wir bloß noch ihrem. Geht zu. Was werden da schon da sein? Scherereien haben wir damit, sonst nichts. Ja, aber hinfahren müssen wir zu dem Notar schon. Beim nächsten Regen fahren wir rein. Dann kommst du auch wieder einmal ein bisschen raus aus dem Nest. Du, Teres, geh mal zu uns rein. Ja, was ist denn? Du, kennst du eine Crescentia Eberl? Ja, freilich. Das ist von euren Großvater die jüngste Schwester. Aha. Lebt denn die noch? Vorige Woche ist sie eingraben worden. So. Ich hab's schon lange nicht mehr gesehen gehabt. Das Garching hat sie in ein Anwesen eingeheiratet. Ziesmanning? Ja, oder Ziesmanning. So, so, die ist gestorben. Ja. Und der Franz soll ja alles sehen. So, alles. Da wärst du dann ein reicher Mann, Franz. Die waren doch einer Lebtag Hunger leider. Er ist als Hilfsarbeiter auf den Bau gegangen, weil sie von den paar Tagwerk steinigen Boden nicht leben und nicht sterben haben können. Und sie hat Landwirtschaft gemacht. Na, wird gleich ausgeerbt sein. Ja, dann macht's auch nichts. Neufahren müssen wir. Ruhig, also. Platz! Grüß dich, Bayerl. Lass dich du auch mal wiedersehen. Grüß Gott, mein Hund. Grüß dich, gut, Bayerl. Beim Postwirt bin ich heute schon gewesen und da habe ich mir gedacht, schau's gleich mal noch mit zum Brücker rein. Vielleicht hat er eine Kalbe zum Verkaufen. Nein, habe ich nicht. Du weißt doch, dass ich so alle aufstehe, solange ich nur Futter habe. Hast du beim Heuberger schon gefragt? Nein, aber da muss ich sowieso noch hin. Wie geht's euch denn über? Na, wie es heute geht, gell. Jetzt ist ein bisschen nieder, geht's ja. Magst Brotzeit machen? Dankeschön. Ich hab grad beim Postwirt einen Brescher gegessen. Bei denen, ich meine, gibt's auch wieder was Kleines. Ja, im sechsten Monat ist. Du, aber jetzt ganz was anderes. Du hast doch sicher die Eberlzenz kennt von Garching. Von Ismaning? Ja, von Ismaning. Ja, freilich. Die ist doch die letzte Woche gestorben. Warum? Weil es von denen zwei verwandt war. So, das habe ich gar nicht gewusst. Da war es auf der Leiche auch drin. Nein, wir haben sie heute erst erfahren. Vom Notar. Vom Notar? Nachher erbt sie ja was. Ja, der Franz wird Universalerbe. Ja, da schon her. Wenn wir es noch gewusst hätten, wären wir natürlich auf die Leiche gegangen. Da stinkt er mir jetzt. So, so Universalerbe bist du, Franz. Ja. Was gibt's denn da zu lachen, Hartlin? Ich glaube, ihr wisst es noch gar nicht, dass die einen Haufen Geld hat. Steht sei noch recht. Ja, wisst ihr, das wirkt nicht, dass die vor ein paar Jahren ihren Grund um 250.000 Mark verkauft hat. Die hocken da und schauen drei, wie wenn ihr nicht hin als Bruckstein hätten. Und sind die Universalerben. Ja, ist das lustige Vögel. Paul, red da kein Papp. Die paar Tage werden gesteinig im Boden. Baugrund, meine Teils, die Baugrund, gell? Eine Strumpffabrik steht jetzt drauf auf den steinigen Boden. Gell? Da treibt es euch jetzt süßer raus. Ja, wenn das stimmt. Das stimmt schon. Vorgestern war ich bei einem Hupf auf Zismaning und habe einen Stier abgekauft. Und da hat mir der Altbauer erzählt und der sei was gewiss. Ja, das kann ich gar nicht glauben. 250.000 Mark geht zu. Das wird vom Notar schon hören, wenn's reinfahrt. Weißt du was, Franz? Da fahren wir gleich heute noch rein nach Minga. Ja, das tun wir. Na, wissen wir's gewiss. Na, soll der Heinz zum Winden ausfahren. Und wir ziehen uns jetzt gleich um, Franz, und dann fahren wir. Das muss ich jetzt schon gewiss wissen, was da los ist. 250.000 Mark? Na, das gibt's ja gar nicht. Das wird's nachher schon sehen. Sag einmal, Bayer, stimmt das auch, was du da gerade erzählt hast? Oder willst du uns bloß für einen Narren halten? Die fahren wir jetzt nach Minga. Ja, aber Hartli, mit sowas macht man doch keinen Spaß. Das stimmt schon, das kannst du mir glauben. Nein. 250.000 Mark. Und das alles an Franz. Ja, warum jetzt bloß alles an Franz und nicht an Hans auch? Und mein Bennerl ist zu ihr genauso verwandt wie die Bruckenbuben. Genauso. Warum nachher bloß alles an Franz? Der kann ja doch nichts anfangen mit dem vollen Geld. Ja, mei. Vielleicht hat er ja der Baum, weil er presshaft ist. Da kann sie ja nichts daran arbeiten, ne? Aber das macht nichts. Das Bruckeanwesen erbt er ja sowieso einmal, mein Bennerl. Wieso? Ja, wer denn sonst? Ja, gute Frau, der Hans braucht ja bloß heiraten. Da darf ich mich für nicht drauf verlassen. Der Hans, der heiratet nicht. Und überhaupt, welche will denn heutzutage noch in so ein Anwesen einheiraten? Bloß wo du gearbeitet hast, dein ganz Leben lang. Und so jung und schön ist der Hans auch nicht. Und überhaupt, das weiß ich gewiss, dass der Hans nicht heiratet. Ja, jetzt warte noch mal. Wenn das viel Geld ist, da wirst du schon sehen, wie es eindrücken. Wirst du es schon sehen? Da bin ich aber gespannt. Wirst du es schon sehen, Hartlin? Aber ich muss jetzt wieder einmal Häusl weiterzeit, es geht. Ich darf mir da für einen Bennerl keine Hoffnungen machen, wenn ich du war. Aber das ist natürlich deine Sache. Da hast du recht, Bärl. Für dich gut, Hartlin. Für gut. Depp, Bläder. Grüß Gott, Frau Brugger. Grüß Gott, Herr Lehrer. Kommen Sie zu uns? Ja, den Franz möchte ich mal wieder besuchen. Ist er in der Stube? Nein, der ist in seiner Kammer. Da hinten. So, da hinten ist er. Dankeschön. Also, herein. Geht lieber. Ja, grüß Gott, Herr Lehrer. Grüß Gott, Franz. Jetzt war ich schon lange nicht mehr da bei dir. Hm? Bist du jetzt da hinten? Ja, jetzt bin ich da hinten. So. Warum? In der Stube war es doch viel schöner und heller vor allem. Hm? Deine Bücher hast auch alle da herin. Ja, nicht da hinten, lieber. Da gehe ich nicht im Weg um. Im Weg um? Ja. Bald nach der Hochzeit im November bin ich da rein. Aus unserer Kammer habe ich ja sowieso raus müssen. Ja, da wird der Hans und Fanny drin schlafen, gell? Ja. Ja, aber das ist ja gerade kein besonderes Zimmer. Feucht und dunkel. Für mich tut es schon. Für mich tut es alles. Ich bin ja bloß eine Grippe. Da ist gleich was gut gemacht. Aber Franz, da kannst du auf die Dauer nicht herinbleiben. Der Steinboden und das kleine Fenster. Auf deine Bücher ist ja schon der Schimmel, so feucht ist da herin. Ja, was sagt denn da der Hans? Der Hans? Der redet auch nicht mehr so viel mit mir wie früher. Der darf schon nicht, sonst ist der Teufel los. Der hat's auch nicht viel schöner wie ich. Nein, kann er halt, ne? Und auf die Nacht ins Wirtshaus. In der letzten Zeit geht er so jeden Tag zum Postwirt. Vorher hilft er mir noch ins Bett, dann geht er. Und spät kommt er heim. Allweil später wird's. Ja, bei uns ist es nicht mehr schön, seitdem die im Haus ist. Das verfluchte Geld, das ins Haus gekommen ist, das gottverdammte Geld, das gottverdammte. Ja, aber die 250.000 Mark gehören doch dir, ja, oder? 180.000 waren es noch, wird Steuer und die ganzen Kosten weg waren. Ja, gehören wird es mir. Ne? Aber was soll ich mit dem Geld? Auf der Bank liegt es halt nicht und da bleibt es auch. Solange die bei uns ist. Gleich hat sie ja gemeint, ich soll ihr das Geld geben, zum Bauen und zum Maschinenkaufen. Aber ich hab's noch nie nicht mengen, das Mistviech. Und der Hasser mag's auch nicht. Gell, Hasser? Ah ja, früher war's bei uns ganz anders. Auf die Nacht haben wir auf Karten gespielt, der Hans und der Heinz. Und wenn's schön war, haben's mit hinausgefahren. Und nie ist gestritten worden, nie. Und jetzt geht's oft zu bei uns. Ja, ich weiß nicht. In Teres kauft es nicht den ganzen Tag. Nichts kann sie recht machen. Neulich habe ich es wieder gehört, wie es gestritten haben. Da hat Teres gesagt, dass sowieso bloß noch wegen meiner da bleibt. Dann hat es geschrien, wegen dem Deppen brauchst du nicht mehr lang da bleiben. Der kommt sowieso bald da hin, wo er schon lang hingehört hat. Ja, ich sehe schon. Da muss mit dem Hans drüber gesprochen werden. Ja. Jetzt hocke ich halt in meinen Stuhl und schau zum Hinterstein über. Ja. 25 Meter. Na, ist mein Weg gar. Haben Sie schon einmal die Hühner zugeschaut, Herr Lehrer? Hm? Das ist für interessant. Da gibt es eine erste, die darf alle reinbecken. Ohne dass sie eine muckst. Na, eine zweite, die beckt auch alle. Bloß die erste nicht und so weiter. Und je weiter unten das eine ist, desto fester beckt es zu. Und auf die da rupft die da. Schauen Sie, die da hinten. Da becken sie alle rein. Ah, einen ganzen Tag. Die Hühner, Hühner. Bloß Hähner. Ich kann es nicht mehr sehen. Umbringer kann das. Ja, Umbringer. Alle kann das umbringen. Franz. Sagst du es hier, Hans? Dass er die Hähner wegtut. Dass er es ansticht. Alle. Franz, bitte. Ich kann es ja nicht. Ich erwisch ja nicht. Franz, bleib doch ruhig. Sie sagen es ihm. Ja, gell? ja. Ich sag's ihm, dass er die aus der Kammer raustut. Wenn ich mit ihm rede, tut es bestimmt. Ja. Und jetzt schau nicht mehr raus und lies ein bisschen. Ich mag nicht mehr lesen. Sie möchten gehen Sie, Herr Lehrer. Gehen Sie noch. Tja, ich muss leider. Der Herr Pfarrer wird mit seinem Unterricht schon fertig sein. Also, für dich, Gott, Franz. Ja. Lass den Kopf nicht hängen. Es wird schon wieder werden, gell? Sehr gut, Herr Lehrer. Was blärst denn da so rund und nach? Aber dir vergeht's blären schon noch, wenn's dort bist, wo's hinkehrst. Dafür wär ich schon sorgen, dass du rüberkommst nach Schäbrunn zu deiner Mutter. Da könntest du dann zusammenspinnen. Was tust du da? Den Schweinestall ausbessern. So, einen Sauerstall ausbessern. Rumfallenzen, du hast den ganzen Tag schauen, dass du rauskommst zum Mistbraten. Der Bauer hat aber gesagt, ich soll... Der Bauer hat gesagt, ich sag dir, du sollst Mistbraten. Verstehst du nicht, da rumhocken? Wenn zu mir der Bauer sagt, ich soll den Schweinestall ausbessern, dann mach ich das. Die Therese kannst du rumschikanieren, aber mir schafft der Bauer an und sonst niemand. Ich lass mich nicht behandeln wie den letzten Dreck. Ich kann auch gehen. Ich find überall Arbeit. Ja, du kannst da gehen. In die Ostzone kannst gehen. Da warten's nämlich schon auf die, Herr Bogdan. Zu deiner Frau kannst gehen. Ja, woher... Da schaust, gell? Da treibt's der Tschuss raus, gell? Geh nur, wenn's dich traust. Woher weißt denn du das? Das möchtest wissen, gell? Aber eins sag ich dir. Noch einmal muck mir auf, Bursch, dann sag ich's. Und das ohne merkt er. Noch einmal geh du zu meiner Mutter. Dann bist du droh, dann kannst was dein Leben, du Schlawiner, du Ausgeschammter. Aber Bäuerin, ich hab's doch nicht so gemeint. Sie weiß es. Jetzt ist aus. Pierre Rognier. Was mache ich bloß? Servus, Fanny. Ah, Paul, hast du für uns heute auch was? Ja, ein Packel für den Franz und für euch einen Einschreiber. So. Also, was ist? Kommst du heute? Sag heute, ob du kommst. Wo muss ich denn unterschreiben? Um 8 Uhr hinterm Hähnerstall. Da musst du unterschreiben. Ja, geh nicht du wieder zum Postwirt. Dann kannst du mich nur reinlassen zu dir. Das sehen wir noch schon. Wo fährst du denn hin? Nach Dachau. Also, um 8 Uhr. Für Gott, Fanny. Für Gott. Grüß dich, Hartlin. Grüß Gott, Postbot. Was hast du denn? Ein Nachnamen für den Franz. Ja, geh nur rein, stumm. Ich komm gleich. Ist schon recht. Komm, Franz. Ich fahr dir ein bisschen in die Sturmferie. Sie ist weggefahren. Die kommt so bald nicht zurück. Jetzt komm nur, dass du ein bisschen rauskommst aus dem Loch. Der Postbot hat ein Backel für dich. Ah, das wird ein Bier sein. So, jetzt. Grüß dich, gut, Franz. Grüß dich, Balli. Bringst du mir meine Bier her? Lang nur habe ich schon bestellt. Ja, Gewicht nach sind's Bier. 63 Mark hast du gekriegt. Geh zu, Herr, ich gebe ihm das Geld. Bier. Ja. Wenn ich noch gerade Lust zum Lesen hätte. Da ist aber wieder ein Knopf drin. 64 Mark, du schau her. Ja. Warte, Franz, ich hol dir eine Messe. Stimmt ja. Schon. Ah, bleib noch da, Hartlin, ich hab eins. Da. Ach, da schau her. So eins habe ich noch gar nicht gesehen. Das hat ja einen Rehfuß als Griff. Ja, das habe ich auch in meiner Posttasche drin. Oft braucht man ein schneidiges Messer. Ja, wir lassen sehen, Franz. Aha. Was hast du denn für ein Bier gekriegt? Jesus, da geht der Messner vorbei, den brauche ich. Wird euch! Jetzt hat der Gispi sein Messer vergessen. Ich schrei ihm nach. Ist schon sick. Der holt es schon wieder. Jetzt kommt der Viechhandler. Er ist mir gerade noch abgegangen. Jetzt, wie heißt er? Das kannst du mir schon bald kennen. Ja, ja, brav ist er. Mach, dass du weiterkommst. Grüß dich, gut? Grüß gut, Paul. Ist gut. Ist der Hans da? Nein, der ist beim Ackern. Hast du ihn gebracht? Ich wollte mal wieder nachschauen, ob er nichts zum Verkaufen oder Stiel braucht. Mit einer 6, 8 Cent habt ihr keins? Jo, hätten wir schon. Wann kommt er denn wieder heim? Na, der wird Mittag nicht heimkommen, weil im Arch fällt draus ist. Ja, schau auf die Nacht noch mal her. Wie geht's denn dann dir, wie Franz? Oh mei, wir sind so an, wie mir geht. Ich meine, ihr habt's ein bisschen umgerammt, du Herrin. Ja, sie. Ja, Hartlin, jetzt ist sie da so gekommen, wie ich damals gesagt hab, gell? Was? Na ja, weißt du schon, mein Heiraten. Ah, dann lassen wir da mal Ruhe. Was hat denn sie? Hat sie was gegen mich? Nein, Paul, gegen dich hat's nix. Ich geh noch wieder. Für gut. Für gut, Paul. Na, sag's es an Hans, dass ich auf die Nacht noch mit komm. Ist schon recht. Haut die dir zu. Ich hab bloß gemeint, wie sie damals gesagt hat, der Hans, der heiratet nicht. Ja, der heiratet auch nie. Da kann ich nichts dafür, oder? Sowas. Als wäre, wenn ich da was dafür kann. Ist ja wurscht. Also nachher, sag's es ihm. Ja. Ist er jetzt weg, der Tratscher, der Zwiderne? Der ist ja damals klein um zum Heuberger und hat das von der Erbschaft Brierbaum erzählt. Und am nächsten Tag war dann sie schon da. Ach, hör doch auf. Ja, ist er wahr. Nie ist die vorher zu uns gekommen. Wie geht's dir denn, alte Franzl? Hör auf. Ein Sauer hast du als Hartlein. Hör auf, sag ich. Ist er wahr, eh? Weil es wahr ist. Das Mistpfich, das Trägerte, das Elendige, das Scheinheilige. Auf dem Transport und während einem Bombenangriff habe ich mich von meiner Einheit verdrückt. Und Ende April bin ich dann nach Bergheim gekommen und habe einen Brugger gefragt, ob ich übernachten könnte. Und der alte Brugger war zu der Zeit schon tot und der Hans ist seit 3 Monaten daheim und hat noch nicht richtig arbeiten können. Den hat er Handgranaten erwischt, gell? Naja, 16 Schlitter hat er im Leib gehabt. Das Auge war auch hin. Und du bist noch auch gleich da geblieben bei einer. Ja, seitdem bin ich da. Aber nicht mehr lange. Gefällt's dir nicht mehr beim Brugger? Seitdem die Heilberger Tochter da ist, ist es nicht mehr schön. Na, geht's. Jetzt bist du schon so lang da und der Jüngste bist du auch nicht mehr. 55 bin ich. Und in dem Alter gewinnt man sich nicht mehr so leicht einwanders. Ja, die hat Haare auf die Zähne, das weiß ich schon. Aber mei, mag's anders. Hey, 7:30 ist schon, kommst du auch noch zum Postwirt, ne? Nein, ich geh heute früh ins Bett. Auf Wiedersehen, Bayerl. Ich muss noch in den Stall. Ja, und ich muss noch schnell zur Brücke rein. Ich sag dir jetzt zum letzten Mal, mein Bruder bleibt da und der hat das gleiche Recht als wie ich. Gut, dann geh halt ich. Aber käme tue ich nimmer, das sag ich dir gleich. Ein Herrgott, da die Danga, wenn's geht, hast du nimmer käme. So, das darfst du fertig bringen und darfst mich wegschicken in meinen Zustand. Was hast du in deinem Zustand? Was soll das heißen? Dass ich ein Kind krieg. Was kriegst du? Ja. Ein Kind? Ja. Ein Kind kriegst du? Ja, von wem denn? Von wem kriegst du ein Kind, ha? Ja, von wem soll ich denn ein Kind kriegen? Von dir natürlich! Von mir! Von mir möchtest du ein Kind kriegen! Von mir kannst ja du gar kein Kind nicht kriegen! Und warum? Warum soll ich schon von dir kein Kind nicht kriegen können? Bis vor anderthalb Monaten sind wir ja noch alle bei meinem Namen gewesen. Und jetzt bin ich im dritten Monat und bald ein halber Jahr sind wir verheiratet! Das Kind von einem anderen willst du mir unterstellen! Was? Aber da hast du dich getäuscht! Da hast du dich schwer getäuscht! Da hast du dich verrechnet! Aber so... Jetzt werde ich endlich los, du Schlappen, du Dreckerter! Du kannst drücken! Blödiger Gams! Traust du mir jetzt auch? Beil der Moni gehst lieber wieder. Grüß Gott bei uns. Gut. Grüß dich, Bayer. Sitzt dich her, kommst gerade recht. Ah, am vierten Mal suchen wir noch für einen Schafkopf. Da kannst du dich hersetzen. Ich hab bloß mitgespielt, bis einer kommt, weil der Postbot weg hat müssen. Ah, die hohe Polizei ist auch da. Ja, aber heute in Zivil. Du singst der Hess, gell? Ja. Mari, für Bayerler Hess. Für deine Spitzen. Das Gespiel jetzt hin, Solo ein 50er. Die hab ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen, Minge. Aber ich hab die erst gestern gesehen. Das Kreis Eisenbach, wie das Unglück war. Du bist vorbeigefahren. So, du hast den Unfall aufgenommen, ja. Da habe ich gar nicht aufgepasst. Wer gibt? Wer bei dir fragt. Grüß dich, Hans. Ist gut. Ja, der Brucker. Ich war heute schon mal bei dir drin, der Stürber heute wieder einmal. Teres hat schon gesagt, du hättest uns. Hab dich her zu uns. Hast du was, Hans? Ich? Nein. Weil du so kaisig bist? Ein Hals und einen doppelten Schnaps. Das ist der Bierbeil. Ein Hals und einen doppelten Schnaps. Wie ist es jetzt mit dem Still? Gibt's das her? Schau heute morgen mal rein zu uns. Ist schon recht. Wie viel Geld muss man dem Beil raus tun? So, das muss gelangen. Schau rein, Beil, und red. Du bist Erster. Wird um Gottes Willen, rufst Krankenhaus an. Halberger Fanny liegt drin beim Hinterstehen und verblüht sie. Ein Messer hat sie im Buckel. Was sagst du da? Wo sagst du, liegt's? Ja, beim Brugger sein Hinnerstall. Zehnter, telefonierst Krankenhaus um und Krankenwagen. Und der Doktor will gleich mitkommen, sie lebt noch. Polizei muss da gleich anrufen, Wirtin. Ja, kommt alle mit, geht's weiter, sonst verblieb sie ins Jahr. Zehnter, Mari, ihr zwei bleibt's da. Gehst du nicht mit Brugger? Ich kann nicht. Mir ist so schlecht. Ich wollte zuerst zum Brugger rein, gell? Aber dann bin ich da lieber zu hingekommen gegangen, weil sie ein Telefon hat. Da liegt's. Bleibt's alle weg, dass keine Spuren verwischt werden. Lass mich. Da hilft nichts mehr. Der ist schon tot. Um Gottes Willen. Wo ist denn der Hans? Der ist nicht mit. Der ist nicht mit? Ja, das ist doch seine Frau. Ja. Das ist aber komisch. Geh. Geht doch einer zurück und passt auf ihm auf. Geh zu, Jager. Geh du. Du meinst doch nicht, dass der Hans... Ich mein gar nichts. Es ist bloß ziemlich verdächtig, dass er nicht mit rumgelaufen ist. Na, geh ich halt. Wir können jetzt gar nichts da. Bloß warten, bis die Polizei kommt. Was ist denn, Jager? Tod ist. Um Himmels Willen. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, leider ist es wahr. Wie ich es gefunden hab, da hat es noch gelebt. Das Messer steckt halber den Buckel und das Blut geht ins Rinkel. Ich geh jetzt auch. Mei, der schaut, das wird weiß, Dicker. Ich geh ihm lieber noch. Der ist schon so kasig reingekommen. Mei, das Unglück. Jetzt ist gehalber zu Jahr her, dass keiner dran. Der Krankenwagen ist schon da. Nein, das ist Polizei. Na, sowas. Ein Mord bei uns im Bergheim. Da hinterm Haus ist. Sie ist schon tot, Kollege. Ich bin Polizeimeister Wenger von Landpolizeiposten Schleißheim. Ich war als Erster am Tatort und ich hab da alles abgesichert. Geh, der Jäger war da vor dir, du. Er hat's auch gefunden und ist gleich zum Posten. Ah ja. Und nachher sind wir da mir erst gekommen. Da kommt auch schon der Krankenwagen. Fahrt halt euch ein Auto rauf, dass ihr herleuchten könnt. Man sieht da schon bald nichts mehr. Hol ins Auto, Meier. Ist schon recht. Wo ist die Verletzte? Sie ist tot. Dort liegt's. Sind Sie der Arzt? Ja. Wir haben die Mordkommission in München verständigt. Muss jeden Augenblick da sein. Ja, ich weiß schon, ich soll nach Möglichkeit nichts verändern. Es ist auch nicht mehr nötig. Sie ist tot. Das Messer habe ich doch schon irgendwo gesehen. Da, schau hin. Der Postbote hat so eins. Richtig, bei dem habe ich es gesehen. Sie wissen, wem das Messer gehört? Wissen? Wissen? Ja, mei. Der Postbote hat so eins. Können Sie mir sagen, wo er wohnt? Na, freilich. Aber warum soll denn der Postbote Fanny umbringen wollen? Bitte führen Sie mich hin. Das tue ich gar nicht gern. Geh nicht mit, ja, da musst du schon mitgehen. Ja, na, kommen Sie halt, Herr Wachtmeister. Nein, wenn die Herren von der Mordkommission kommen, dann sagen Sie ihnen, wo ich bin. Ist schon recht. Geh mal. Ja, Herr Kommissar. Da ist der Obduktionsbericht. Danke, Skow. Und die Tatwaffe. Haben Sie den Bericht schon gelesen? Ja. Aha. Das bei gefügte feststehende Messer bis zum Griff von hinten in den Brustkorb eingedrungen und dabei den linken Lungenflügel und die rechte Herzkammer durchstoßen. Der Stoß muss mit sehr großer Wucht geführt worden sein, da die Wundränder Quetschungen aufweisen. Aha. 1 Zentimeter neben dem Einstich befindet sich eine etwa 5 Millimeter tiefe, kleinere Verletzung. Was soll das? Messer war zur Hälfte aus der Wunde gezogen, der Griff war locker mit beigefügter Schnur umwickelt. Hm. Was soll denn die Schnur? Keine Ahnung. Spassig. Der Tod dürfte etwa nach 5 bis 10 Minuten eingetreten sein. Als der Jagdaufseher sie gefunden hat, da hat sie noch gelebt. Nach seinen Aussagen hat sie noch etwas sagen wollen. Und dann ist er zur Wirtschaft gelaufen, hat es den anderen erzählt und ist sofort mit den anderen zurückgekommen. Und da war sie schon tot. Mhm. Wie lange dauert denn das? Ja, 3 Minuten. 3. Höchstens 5. Die Landpolizei wurde um 19.55 Uhr verständigt. Wenn wir also annehmen, der Tod ist gleich nachdem der Jagdaufseher weggelaufen ist, eingetreten, also um 19.50 Uhr, dann kann die Tat frühestens um 19.40 Uhr begangen worden sein. Ja. Warum ist eigentlich der Jagdaufseher zwischen dem Bruckerhaus und dem Hühnerstall durchgekommen? Er sagt, er wollte den Weg zum Postwirt abkürzen. Sir. Ja, hier, Wagen. Guten Morgen. Ja, ich hab mir schon gedacht. Also nicht brauchbar, ja. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Keine brauchbaren Abdrücke auf dem Messergriff. Na, wozu Fingerabdrücke, Herr Kommissar? Der Fall ist doch klar. Der Kerscher verlässt nach Aussagen des Wirts und der übrigen Gäste das Lokal gegen 19.30 Uhr. Um 19.50 Uhr wird die Verletzte gefunden. Mit seinem Messer im Rücken. Um 20.40 Uhr wird er von dem Landpolizisten aus dem Bett geholt. Er gibt an, vom Gasthaus aus direkt nach Hause gegangen zu sein. Ja. Bring uns doch bitte den Kerscher rein. Und der Viehhändler sagt aus, dass er ihn in die entgegengesetzte Richtung hat gehen sehen. Und seine Hausfrau weiß bestimmt, dass er erst kurz vor 20.30 Uhr heimgekommen ist. Mann, der Fall ist doch sonnenklar. Na ja, sonnenklar. Herein. Nehmen Sie Platz, Kerscher. Nein, nicht da. Dort. Aber ich hab da schon alles gesagt, Herr Kommissar. Kennen Sie das Messer da? Schauen Sie sich's ruhig an. Na, was ist? Kennen Sie es oder kennen Sie es nicht? Na ja, das ist mein Messer, aber was hat denn das mit Mord da? Mit diesem Messer wurde die Brugger ermordet. Das ist ja unmöglich. Jetzt geben Sie doch zu, dass Sie es waren, Kerscher. Das ist Ihr Messer. Sie sind um 7:30 vom Postwirt weggegangen und Ihre Hausfrau sagt, dass Sie um 8:30 erst heimgekommen sind. Ich war's nicht, sag ich Ihnen. Ich hab's nicht erstochen. Ich hab's euch doch schon gesagt. Sie Sie haben doch vor der Verheiratung der Frau Brugger ein Verhältnis mit ihr gehabt. Was hat das mit ihm zu tun? Sie haben sie auch noch besucht, nachdem sie verheiratet war, wenn ihr Mann nicht daheim war. Wer sagt das? Gestehen Sie doch, Herr Kerscher. Sie wollte die Beziehung zu Ihnen abbrechen. Sie haben sich gestritten, na und da ist es passiert. Nein, ich sag Ihnen, du, ich weiß nicht. Die ganze Nacht habe ich keine Augtür da, Kinder. Sagen Sie uns, wo Sie zwischen 8:30 und 8:30 Uhr gestern waren, Kerscher. Hinterm Hühnerstall. Hinter dem Hühnerstall? Ja, dann müssen Sie uns doch sagen können, wer der Mörder ist. Nein, ich hab da hinterm Hühnerstall auf Sie gewartet. Da hab ich doch nicht sehen können, was von passiert. Ja, Mensch, und gehört haben Sie auch nichts. Jetzt machen Sie uns doch nichts vor. Ich hab erst was gehört, wie der Jager gekommen ist und das Blären angefangen hat. Und in der Zeit, wo er Hilfe geholt hat, was haben Sie denn da gemacht? Ich hab mich nicht vierer traut. Ich hab da noch nicht gewusst, was da los ist. Erst wie die anderen gekommen sind und gesagt haben, dass die Fanny tot ist. Da bin ich weggeschlichen und bin heim. Also gut, Kerscher, gut. Aber das Messer, Kerscher. Ihr Messer. Ja, das Messer habe ich immer in meiner Posttasche. Und meine Posttasche ist da daheim gewesen. Ich muss es rein verloren haben. Aber Kerscher, jetzt wollen Sie uns auch noch weismachen, dass Sie es verloren haben. Und der Finder geht hin und ermordet damit die Frau Brugger. Sagen Sie mal, für wie dumm halten Sie uns eigentlich? Hein? Da müssen Sie Ihnen schon was Besseres einfallen lassen. Jetzt weiß ich es, Herr Kommissar. Beim Brugger habe ich es liegen lassen. Ja, der Franz hat Bücher geschickt gekriegt und da hat er einen Knopf nicht aufgebracht. Und da habe ich ihm das Messer gegeben. So war's. Das weiß ich jetzt gewiss. Ja, fragen Sie da einen Brugger, Franz und Hartlin. Die war ja auch dabei. Herr Kerscher, Sie wissen doch, dass wir das nachprüfen. Wollen Sie nicht doch vielleicht... Fragen Sie es doch, Bittchen. Fragen Sie es doch. Das werden wir auch tun, Kerscher. Sie können ihn wieder abführen. Kerscher, wenn das nicht stimmt, was Sie da gesagt haben... Das ist wahr, Herr Kommissar. Das weiß ich jetzt ganz gewiss. Also, keine Müdigkeit, vorschützen Sie Kopf. Auf nach Bergheim. Waschen sollte, putzen brauche ich alles. Ich kann mich zu nichts aufraffen vor lauter Aufregung. Geschlafen habe ich auch fast nichts. Ich hab gut geschlafen. Ich verstehe dich nicht. Sitzt wieder da wie früher und liest, wenn nichts passiert war. Die haben sich ja fast überhaupt nichts gefragt gestern. Was sollen sie denn an mich schon fragen? Du müsstest doch alles gehört haben gestern. Dein Fenster ist doch bloß ein 12 Meter weg von da, wo es gelegen ist. Natürlich habe ich alles gehört. Ja, und gesehen musst du doch auch alles haben. Du warst ja nur in deinem Stuhl gesessen. Hast du vielleicht alles gesehen? Sag. Auch das, wie der Postbote sie umgebracht hat. Sag halt. Ich habe erst rausgeschaut, wie die anderen gekommen sind. Warum warst du überhaupt nicht im Bett? Der Hans legt dich doch sonst ein wenig ins Bett, wie vor ins Wirtshaus geht. Sag. Gestern hat er es halt einmal vergessen. Ja, wo ist denn überhaupt hingefahren? Wer? Ja, der Hans. Von wem redet man denn? Ich weiß nicht, ich möchte jetzt lesen. Jetzt glaube ich, kommen die zwei schon wieder. Und, ja, die sind schon. Wer? Die zwei von der Kriminalpolizei, die gestern da waren. Platz, hast du. Herein. Grüß Gott, die Herren. Grüß Gott, Hartl. Ah ja, richtig, Frau Hartl, Entschuldigung. Grüß Gott, Herr Brugger. Grüß Gott, Herr Wagner, Herr Skopf. Gehen nehmen Sie doch Platz. Ja, danke schön. Wir hätten noch ein paar Fragen an Sie. Sagen Sie mal, war gestern Vormittag der Kerscher bei Ihnen und hat Ihnen was gebracht? Ja, der war da. Der hat mir ein Paket gebracht. Was war denn in dem Paket? Bier. Er tut nichts wie lesen. Wie haben Sie denn das Paket aufgemacht? Wie ich es aufgemacht habe? Ja. Ja. Zuerst habe ich die Schnur aufgeschnitten und dann habe ich es... Mit der Schere? Nein, mit dem Messer. Jesus, ein Postbote, sein Messer. Hat jetzt der das gestern noch geholt? Ist es dieses hier? Ja, das ist. Ja, wie kommen denn Sie zu dem? Frau Hartl, mit dem Messer ist die Frau Brugger ermordet worden. Na. Und jetzt sagen Sie mal bitte genau, wie das mit dem Messer gestern war. Ja, das war es so. Der Franz wollte das Backel aufmachen und da hat ihm der Postbote sein Messer gegeben. Und da ist gerade der Mesner draußen vorbeigegangen und dem ist er nachgelaufen und das Messer hat er liegen lassen. Und dann ist er wiedergekommen und hat's geholt? Nein, der Viehhandler ist dann gleich draufgekommen. Bis Mittag ist er auf dem Tisch gelegen und dann habe ich es auf Kommod gelegt. Herr Brugger, wissen Sie, ob der Kerscher das Messer noch geholt hat? Ich war bis 5 Uhr da herin, in der Zeit war er nicht da. Da sind Sie sicher? Da bin ich ganz sicher. Und Sie, Frau Hartl, Sie haben auch nicht gesehen oder bemerkt, dass der Kerscher noch einmal da gewesen wäre? Nein, habe ich nicht. Ich war den ganzen Tag im Haus, also da hätte ich doch was merken müssen. Herr Brugger, und Sie wissen genau, dass es 5 Uhr war, wie Sie das Zimmer verlassen haben? Das weiß ich gewiss, weil da Sie gekommen ist. Wer? Pfanny, meint er. Ach so, ja. Skoff, der Wirt und die Bedienung haben doch gestern gesagt, dass der Kerscher gegen 16 Uhr gekommen ist und bis 19 Uhr ununterbrochen in der Gaststube war. Ja. Von ungefähr 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr hat er mit den drei anderen Gästen Karten gespielt. Mhm. Er hat also auch in der Zeit zwischen 17 und 19.30 Uhr das Messer nicht holen können. Gehen Sie doch bitte schon zum Wirt über und telefonieren Sie, sollen den Kerscher herbringen. Ja, ist gut, Herr Kommissar. Frau Hartl, wann haben Sie denn bemerkt, dass das Messer nicht mehr da ist? Gar nicht, das habe ich ganz vergessen. Ja, was jetzt der Postbote doch nicht. Und Sie, Herr Brugger? Ich hab's auch nicht beachtet. Wer ist denn im Laufe des Tages in dieses Zimmer da reinkommen? Erinnern Sie sich einmal ganz genau. Eigentlich bloß der Viechhandler. Der ist gleich gekommen, wie der Postbote weg war. Mhm. Und wie der Viehhändler weg war, war da das Messer noch da? Und der ist um 10 Uhr gegangen und ich hab's erst Mittag, wie wir gegessen haben, auf Kommode gelegt. Mhm. Wer war noch da? Sonst war niemand da. Ich meine, wer in dem Zimmer da war? Ja, mir halt. Also Sie zwei, Ihr Bruder? Ja, und der Knecht. Der Knecht? Der Heinz. Ach, Sie haben einen Knecht? Ja, freilich haben wir einen Knecht. Ja, wer soll denn die ganze Arbeit tun? Ich gehe nicht aufs Feld, das habe ich gleich gesagt. Ich habe im Haus genug Arbeit. Das langt mir die 8 Stunden, was ich am Tag da bin. Wieso 8 Stunden? Ja, ich wohne doch in Oldering und da fahre ich jeden Tag mit dem Radl her. Und um 4 Uhr fahre ich wieder heim. Muss ja für meinen Bein alles Essen herrichten. Ach, Sie wohnen also nicht in dem Haus da? Nein. Warum sind Sie dann gestern auf die Nacht da gewesen? Gestern? Ja, das kann ich Ihnen schon sagen, Herr Kommissar. Gestern hat mein Bindel Schule gehabt in München. Gell, Berufsschule, er lernt in der Brauerei. Und da hat er gesagt, er bleibt bei einem Freund über Nacht. Und deswegen bin ich da geblieben gestern. Mhm. Aber Ihr Knecht, den kenne ich ja noch gar nicht. Wo ist denn der? Der ist zum Missbraten ausgefahren. Wo war er denn gestern? Gestern war er auch beim Missbraten. Ich meine natürlich gestern auf die Nacht in der fraglichen Zeit. Ja, das weiß ich nicht. Der muss gar nicht da gewesen sein. In seiner Kammer war er nicht. Weil ich angeklopft habe, wie die Gaudi angegangen ist. Und weil er sich nicht gerührt hat, habe ich nicht geschaut, aber er war nicht drin in der Kammer. So, wann kommt er denn zurück? Mittag kommt er. Sagen Sie ihm doch, wenn er da ist, er soll auf uns warten. Wir kommen so gegen 12 Uhr wieder her. Wir haben noch ein paar Fragen an ihn. Herr Kommissar, Sie glauben doch nicht, dass der Heinz war. Herr Brugger, jeder, der sich in den Besitz des Messers setzen konnte, ist verdächtig. Aber zerbrechen Sie sich nicht den Kopf, wir finden den Mörder. Darauf können Sie sich verlassen. Da wäre ich gespannt. Herr Kommissar. Ja, was ist? Der Kerscher wird zurückgebracht. Ja, ist gut. Und der Viehhändler Beierl, der sitzt drüben beim Wirt. So. Ich habe ihm gesagt, wir kommen gleich rüber, er soll auf uns warten. Ja, der kommt uns wie gerufen. Übrigens, Herr Brugger, wo ist denn Ihr Bruder? Ich weiß nicht. Ja, der ist schön aller früher weggefahren. Ich weiß auch nicht, wo er hieß. Wenn er zurückkommt, sagen Sie ihm doch auch, dass er auf uns warten möchte. Wie heißt eigentlich Ihr Knecht? Borka heißt er. Heinz. Borka. So. Also gut, wir kommen dann mittags noch mal rüber. Auf Wiedersehen. Ist schon recht. Für Gott dabei. Auf Wiedersehen. Na, Skoff, wo ist denn jetzt Ihr Mörder? Für Sie war doch der Fall so sonnenklar. Ja, jetzt wissen wir eigentlich nur eines sicher. Dass der Kerscher als Täter nicht in Betracht kommt. Wieso denn? Wieso? Weil er das Messer nicht mehr geholt hat. Ja, wenn es ihm aber jemand gebracht hat. Was? Gebracht? Ja. Oder gegeben. Ich verstehe Sie nicht. Die Brugger hat doch mit dem Kerscher eine Verabredung gehabt hinterm Hühnerstall. Nachdem ihr Mann so ungefähr um 19.40 Uhr das Haus verlassen hat, ist sie gegangen und hat das Messer, das sie natürlich gekannt hat, mitgenommen und hat es dem Kerscher gegeben. Und der Kerscher hat es genommen, um sie sofort damit zu töten. Die Tat ist etwa in der Zeit zwischen 19.40 Uhr und 19.45 Uhr begangen worden. Nein. Nein, Herr Kommissar, das ist doch sehr unwahrscheinlich. Ja, richtig, Skoff. Praktisch höchst unwahrscheinlich, aber theoretisch natürlich möglich. Fest steht jedenfalls, dass er sich zur Tatzeit in unmittelbarer Nähe aufgehalten hat. Na ja, schauen wir mal zum Wirt rein. Grüß Gott, die Herren. Grüß Gott, Herr Steinmeier. Grüß Gott. Wollen Sie einen an den Tisch da hinten setzen, Herr Kommissar? Geht zu, Mari, bringen Sie Tischdecken. Ist schon recht. Machen Sie einer wegen uns keine Umstände, Herr Steinmeier. Lassen Sie es nur, Fräulein. Wir hätten uns nur gern ins Nebenzimmer gesetzt, wenn es geht. Ja, freilich, Herr Kommissar. Kommen Sie nur, da geht's rein. Sie wollten da mit mir noch rein, Herr Kommissar. Ja, grüß Gott, Herr Beierl. Ja, wenn Sie vielleicht gleich mitkommen möchten, bitte. Ja, freilich. Michi, geht mir mein Bier her. Ich muss schnell ins Schlachthaus raus. Wenn Sie mehr brauchen, dann sagen Sie es halt der Mari. Ja, ist gut, Herr Stangelmeier. So, Herr Beierl, setzen Sie noch nieder. Sie sind gestern so ungefähr um 19.35 Uhr ins Wirtshaus gekommen. Haben es gestern angegeben. Sagen Sie mal, wieso können Sie einer so genau an die Zeit erinnern? Also, das war so. Ich bin mein Heinz. Das ist ein Brucker, sein Knecht von Huberbach angekommen. Der hat mir beim Verlohn von einer Kuh geholfen. Ja. Und wie wir zum Brucker in den Hofen gegangen sind, da hat Kirchruhe gerade 19:30 geschlagen. Sie waren also gestern um 19.30 Uhr im Bruckerhaus? Ja. Mit wem haben Sie denn dort geredet? Geredet? Geredet habe ich mit niemand. Ja, war niemand da? Ach, da war schon wer. Aber das ist richtig so. Ich war in der Früh schon beim Brucker, weil ich fragen wollte, ob er keinen Stier zum Verkauf hat. Da ist aber der Hund nicht da gewesen. Nachher habe ich gesagt, ich komme auf die Nacht wieder. Sagen Sie, haben Sie, wie Sie das erste Mal Moment, da waren, Moment, Moment, Moment, Skow. Ja. Erzählen Sie nur weiter, Herr Beil. Ja, und wie ich um 19:30 in den Haus gegangen bin, habe ich schon gehört. Was haben Sie da gehört? Ja, mei, wie die gestritten haben. Wer hat gestritten? Der Hans und Fanny. So? Ja, mei, ich wollte natürlich da auch nicht mehr reingehen, die Garde, und bin wieder gegangen. Sie sagen, die zwei haben gestritten. Das war doch sicher so laut, dass Sie verstanden haben, was da geredet worden ist. Ja, schon, aber mei. Herr Beil, Sie müssen uns schon alles erzählen. Es geht ja schließlich um Mord. Zwider ist mir das verschuldet, das dürfen Sie mir glauben. Herr Beil, Ihre Aussage wird selbstverständlich vertraulich behandelt. Da können Sie sich darauf verlassen. Ja, also, ich hab gehört, wie Pfanne gesagt hat, dass der Franz entweder sein Geld hergeben oder gehen soll. Darauf hat der Hans dann gesagt, der Franz bleibt, da soll er schon lieber sie gehen. Dann hat sie geschrien, dass er ein Kind kriegt. Und da drauf ist er ganz weit geworden. Und hat blärt, dass das Kind von ihm gar nicht sein kann. Und dass er schon weiß, wie er sie los wird. Aha. Da bin ich natürlich schlicher ein bisschen zum Postbier drum gegangen. Aha. Das war also ein paar Minuten nach 19:30. Ja, so 5 Minuten nach 19:30 ungefähr. Und dann sind sie da hergekommen und bald nach einer ist dann auch der Hans Brucker gekommen. Das haben Sie doch gestern gesagt. Ja, ja. Das erste Gespräch ist gerade ausgegangen, wenn da ist er reingekommen. 5 Minuten nach mir wird es etwa gewesen sein. Warum interessiert Ihnen das überhaupt noch? Sie haben doch schon den Mörder. Der Postbote war es doch, oder? Herr Beil, wie Sie da am Vormittag beim Brucker in der Stube waren, ist Ihnen da irgendwas aufgefallen? Aufgefallen? Eigentlich nicht. Haben Sie zum Beispiel dieses Messer hier gesehen? Das ist der Postbote, sein Messer, mit dem er Pfanne umgebracht hat. Was ist denn da auf dem Tisch gelegen? Auf dem Tisch? Jetzt warten Sie mal. Am Franz seine Bier, 3 oder 4 Money. Ja, und ein Backpapier. Ja, und war das Messer auch auf dem Tisch? Nein, das Messer habe ich nicht gesehen. Die Frau Hartl und der Franz behaupten nämlich, dass das Messer auf dem Tisch ging, sei so, wie sie da waren. Also, ich hab's nicht gesehen. Vielleicht war es auch unter dem Backpapier. Aha. Herr Beil, Sie kennen doch den Knecht von Brucker. Ja, freilich kenne ich. Geh, erzählen Sie uns doch mal ein bisschen was über den. Über den Heinz. Ein Flüchtling ist er halt. Aber in Ordnung. So. Über 20 Jahre ist er schon beim Brucker. Ein fleißiger Kerl. Er schaut aufs Viech. Es ist gerade schon, dass er gebe. Was geht wohl? Ja, gestern hat er zu mir gesagt, dass er es nicht mehr raushalten kann beim Brucker. Was und kann nicht mehr raushalten? Und dass er einfach weggeht. Ja, den ewigen Streit mit der Bayerin. So, so. Ja, wegen was haben sie denn gestritten? Wissen sie das auch? Nein, das weiß ich nicht. Aber streiten aber mit der Fanny leicht kennen, das war eine ganze Rasse. So. Über die soll man zwar nicht schlecht sagen, aber da muss man, weil es wahr ist. Hat der Borker den Streit gestern auch gehört? Nein, den hat er nicht gehört. Der hat zu mir gesagt, er muss noch einen Stall reinschauen und da ist er nicht gegangen. Haben Sie ihn gestern nachher noch einmal gesehen? Wie es Pfanne ins Auto rein haben, ist er wieder da gewesen. Ja, kann auch schon früher da gewesen sein, das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Also ich kann es auch ewig noch nicht fassen. Ja, Herr Bayern, wir möchten Ihnen jetzt nicht mehr länger aufhalten. Ich danke Ihnen schön. Und wenn Ihnen noch was einfällt, gell, dann wissen Sie ja, wo Sie uns erreichen können. Ist schon recht, Herr Kommissar. Und Diskretion, gell? Ja, da können Sie einen drauf verlassen. Na, wissen Sie, bei meinem Geschäft, da muss man verdammt aufpassen. Na, das kann ich mir vorstellen. Ich gehe jetzt. Kommen Sie mit raus, Herr Kommissar. Nein, wir bleiben ein bisschen da. Also, pfiat Ihnen gut, Herr Beil. So, Skow, sagen Sie doch jetzt dem Wirt, der möchte auf ein paar Minuten zu uns reinkommen. Ja. Herr Stachelmeier, einen Moment, bitte schön. Interessiert schon, oder kann ich noch schnell anzapfen? Nein, zapfen Sie nur an, so eilt's nicht. Fräulein, 2 Tassen Kaffee hätten wir gern, ja? Ist schon recht. Sie trinken doch auch einen. Ja, freilich, bitte gern. Ja, Skow, wie viele Verdächtige haben wir jetzt eigentlich? Als Mörder kommt doch eigentlich nur noch der Ehemann in Frage. Der Streit mit seiner Frau kurz vor der Tat, die Äußerung, er werde sie schon loswerden, die Möglichkeit, an das Messer zu kommen, die Tatsache, dass er gegen 19.40 Uhr das Haus verlassen hat, dann das verstörte Benehmen beim Betreten der Wirtschaft und nach Bekanntwerden der Tat. Nur das alles deutet doch darauf hin, dass er der Täter ist. Jetzt passen Sie mal auf, Skow. Die Brugger ist zwischen Haus und Hühnerstall gelegen und sie ist von hinten erstochen worden. Weder der Kerscher hinterm Hühnerstall, noch die Frau Hartl, die auf ihrem Zimmer war, noch der Franz, dem sein Zimmerfenster ist doch ungefähr 15 Meter von der Stelle entfernt, wo die Tote gelegen ist, ja. Die alle drei haben nichts gehört. Sie muss also vollkommen ahnungslos gewesen sein, sonst hätte sie ja um Hilfe gerufen. Der Mörder muss also schon auf sie gewartet haben. Weil sie doch zu einer Verabredung mit ihrem Liebhaber gehen wollte, kann man doch auch ganz bestimmt annehmen, dass sie sicher gehen wollte, dass sie von ihrem Mann nicht überrascht wird. Nach Ihrer Theorie, Herr Kommissar, ist sie also erst gegangen, als sie sicher war, dass ihr Mann das Gasthaus betreten hatte. Ja, richtig. Vom Fenster der Stube aus kann man ja die Eingangstür zum Gasthaus sehen, nicht wahr? Ja, aber wenn der Brugger sie bereits in der Wohnstube erstochen und sie dann erst hinausgetragen hat. Dann wäre er ja über und über mit Blut beschmiert gewesen und hätte sich erst waschen und umziehen müssen. Dazu hat aber die Zeit nicht ausgereicht. Er war ja um 19.40 Uhr beim Postwirt. Dann bleibt nur noch der Knecht. Und die Haushälterin. Ja, und der Franz? Der Franz? Ach, der Franz kann doch ohne fremde Hilfe den Rollstuhl und auch das Haus nicht verlassen. Das hat gestern sein Hausarzt bestätigt. Warum war eigentlich der Hausarzt am Tatort? Ich glaube, die Wirtin hat ihn angerufen. Ja, es bleiben also nur noch der Knecht und die Haushälterin, die Frau Hartl. Zwei Tassen Kaffee, die hier? Ja, danke schön, Fräulein. Kurz, quasi. Sie, Fräulein Kurz, Sie kennen doch die Frau Hartl. Ja, freilich. Kommen Sie mit der öfter zusammen? Jeden Tag. Sie holt ja bei uns Bier und kauft Fleisch ein. Sagen Sie mal, wie war denn eigentlich das Verhältnis von der Frau Hartl zu der Ermordeten? Ihr Verhältnis? Mhm. Ja, so Sie meinen, wie die zwei miteinander ausgekommen sind. Ja, das meine ich. Mei, das können Sie sich vorstellen, dass das kein Guter hat mit den zwei. Sie hat ja halt gar nichts recht machen können, die Hartling. Einen ganzen Tag hat sie neigekauft und neigekackt in sie. Das war schon hart für die Frau. Wissen Sie, wie noch nicht geheiratet war, hat sie alles gehalten und auf einmal gar nichts mehr. Mei, mir hat es oft vorgejammert im Laden. Tja. Sie hat nämlich gemeint, dass ihr Bänerl einmal das Brugger Anwesen erbt. Mhm. Aber wie der Pfanne eingeheiratet hat, war es natürlich aus damit. Mhm. Ja, ich meine, die drei wäre bei den Brugger auch nicht so groß sein. Den armen Franz hat sich auch noch ausdrin bei der Sturm. Den habe ich die letzten Monate überhaupt nicht mehr herausten gesehen. Und der Hans war die letzte Zeit jeden Tag bei uns herinnt. Und jeden Tag ist er als Letzter gegangen. Wie lang waren jetzt eigentlich der Hans und die Pfanne verheiratet? Wie lang? Mhm. Das sind jetzt gerade 5 Monate. Anfang November haben sie geheiratet. Das war vielleicht die Überraschung, wie die geheiratet haben. So, eine Überraschung war das? Ja, keine kleine. Die Fanny hat doch mit dem Postbot der Techtelmechtel gehabt und auf einmal hat es geheißen, der Brugger Hans heiratet Thalberger Fanny. Mhm. Ja, ja, das Geld halt. Was für Geld? Na ja, das viel Geld halt, wo die Bruggerbuben kurz vorher geerbt haben. 250.000 Mark, das ist kein Träg. Da wird die Thalbergerin schon so lange reinbinzt haben mit Fanny. Bei den Thalberger geht es auch so Grambach zu. Wohin? Auf Gant kommen sie, wenn sie so weiter wirtschaften. Also, Sie meinen also, die Fanny hat den Brugger bloß wegen dem Geld geheiratet? Da kann ich das Gift aufnehmen, Herr Kommissar. Dass aber der Postbote die Fanny umgebracht haben soll. Also, ich kann selber noch nicht glauben. Marie, der Bayerl möchte zahlen. Ja, ich geh schon. So, Herr Steinmeier, kommen Sie her zu uns. Setzen Sie noch ein bisschen hin, wenn Sie Zeit haben. Oh, mein Herr Kommissar, Zeit. Zeit hätte ich nie, wenn man es genau nimmt. Bei uns hört die Arbeit nicht auf. Ja, in der Wirtschaft wird schon so gut gehen. Geht schon. Muss schon gehen. Herr Steinmeier, der eigentliche Zweck unseres Hierseins ist natürlich, dass wir nur ein paar Fragen an Sie stellen möchten. Wegen dem Postboot, so haben wir schon gedacht. Können Sie uns sagen, wann genau der Kerscher gestern Ihr Lokal verlassen hat? Es war genau 7:30 Uhr, weil gerade Nachrichten im zweiten Programm gegangen sind. Und weil er schon wieder mit dem ewigen vierten Namen angefangen hat, habe ich ausgeschaltet und bin in Stumme. Da ist der Postboot gerade gegangen gewesen und ich habe dann beim Schafkopfer ausgeholfen, bis der Bayerl gekommen ist. Wie lange haben Sie denn da gespielt? Es war eine einfache Spielwand. Ja, das wären so 5 Minuten gewesen, sei was? Ja, sowas. Ja, und gleich drauf ist der Hans gekommen. Aber was interessiert Ihnen denn das noch? Sie haben doch den Mörder. Ja, leider nicht, Herr Stangelmeier. Leider. Aber das war da ein Postboot sein Messer, das Pfanne im Bugel drin gehabt hat. Ja, das stimmt, aber das beweist ja noch lange nicht, dass der Kerscher auch der Täter ist. So, jetzt kenne ich mich nicht mehr raus. Wieso ist denn noch gewesen sein? Um das herauszufinden, sind wir hier. Ach so. So ist es. Ja, ist gut. Ich glaube, wir haben es. War das alles, was Sie wissen wollten? Ja, Herr Steinmeier, das war vorerst alles. Bitte schön, geben Sie doch das der Bedienung, es stimmt schon. Und recht vielen Dank, gell. Ja, für was denn? Auf Wiedersehen, Herr Steinmeier. Auf Wiedersehen, die Herren. Auf Wiedersehen, Herr Steinmeier. Wenn der Borker nun ein Alibi hat. Das werden wir gleich wissen. Na, das könnte ja eigentlich sein, der Burkhardt. Sind Sie der Herr Borker? Ja. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Borker. Ich bin Kommissar Wagner und das ist der Herr Skoff. Wir hätten gerne ein paar Fragen an Sie gestellt. Ja, bitte. Vielleicht gehen wir da rein in den Stall. Ja, wie Sie meinen. Herr Borker, wo waren Sie denn gestern zwischen 19.30 und 20 Uhr? Gestern? Ja, zwischen 19.30 und 20 Uhr, das werden Sie doch noch wissen. Herr Borker, da war doch hier allerhand los. Ich glaube, ich war in meinem Zimmer. Sie glauben? Na? Ich war in meinem Zimmer. Herr Borker, um 19.30 Uhr sind Sie in den Stall gegangen. Dafür haben wir einen Zeugen. Und um 19.50 waren Sie nicht in Ihrem Zimmer. Dafür haben wir auch einen Zeugen. Am Tatort sind Sie erst um 20.30 Uhr gesehen worden. Also, wo waren Sie denn tatsächlich in der fraglichen Zeit? Ne? Ich bin spazieren gegangen. Sie werden uns doch nicht erzählen, dass Sie am Abend noch spazieren gehen, wenn Sie den ganzen Tag schwer auf dem Feld gearbeitet haben. Herr Borker, ich verhafte Sie, weil der dringende Verdacht besteht, dass Sie die Frau Brucker umgebracht haben. Ja, aber das kommen ist doch... Sie, Borker. Sie können sich noch umziehen. Und der Kerscher war's doch. Was wollen Sie denn von mir? Sein Messer war's doch. Der Kerscher hat das Messer in der Wohnstube liegen lassen und da haben Sie dann das Messer an sich genommen. Um 19:30 Uhr sind Sie von der Seite her in den Stall gegangen und durch die Tür wieder hinaus und haben hinter dem Haus auf die Frau Brucker gewartet. Wie sie 10 Minuten später das Haus verlassen hat, haben Sie sie von hinten erstochen. Nein, Herr Kommissar, nein, das ist nicht wahr. Und dann sind Sie auf dem gleichen Weg wieder zurück in den Stall und haben sich hier irgendwo versteckt. So war's doch. Jetzt gestehen Sie doch, Borker. Wir wissen, dass Sie öfter Streit mit der Frau Burger hatten. Sie wollten doch sogar kündigen. Nein, nein, es war nicht so. Ich bin durch den Hinterausgang hinaus, das stimmt. Dann bin ich aber zum Heilberger hinübergegangen. Und dort war ich auch bis 8:30. Das ist die Wahrheit. So, das hätten Sie doch gleich sagen können. Warum erzählen Sie uns dann zuerst, dass Sie auf Ihrem Zimmer waren oder dass Sie einen Spaziergang gemacht haben? Das ist so, Herr... Wer kann denn bezeugen, dass Sie von 7:30 bis 8:30 auf dem Heilberger Hof waren? Hm? Bezeugen? Aha. Kommen Sie mit, Borker, und leisten Sie keinen Widerstand. Los. Fragen Sie doch die Frau Heilberger. Die kann es bezeugen. Das ist ein Wagen von uns. Herr Kommissar, Sie bringen den Kerscher. Ja, kommen Sie raus. So. So, Herr Kerscher, Sie können wieder heimgehen. Ja. Verlassen Sie aber vorerst den Ort nicht. Es kann sein, dass wir Sie noch brauchen. Ist schon recht, Herr Kommissar. Dankeschön, gehen Sie und auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Und Sie, Borker, Sie setzen sich hier ins Auto und warten, bis wir zurück sind. Sie passen auf, Herr Wachtmeister. Ja, Herr Wagner. Ah, guten Morgen, Herr Gleiber. Ja, leider ist der Fall nicht so klar, wie wir ursprünglich angenommen haben. Ja, natürlich, Herr Gleiber. Der Skoff ist gestern den ganzen Tag in Bergheim gewesen. Gestern war die Beerdigung. Nein, er muss jeden Augenblick zurückkommen, aber ich habe ihn noch nicht gesprochen. Ja, ja, im 3. Monat. Nein, er konnte nicht der Vater sein, eine Kriegsverletzung, deswegen auch seine Äußerung, das Kind kann nicht von ihm sein. Ja, ich habe das Attest gesehen. Ja. Nein, davon gewusst hat nur sein Bruder und seine Tante, die Frau Hartl-Therese. Nein, die hat nichts gewusst. Er sagt, er wollte sich scheiden lassen. Guten Morgen. Guten Morgen, Skoff. Herr Gleiber, der Skoff ist jetzt da. Erst morgen wieder, ja, alles gut. Ich berichte Ihnen dann morgen drüber. Auf Wiedersehen, Herr. Hat schon abgehängt. Unser Chef ist anscheinend sauer, Skoff. Ich bin auch sauer, Herr Kommissar. Wieso? Was war denn gestern? Nichts. Nichts? Ja, wie war es auf der Beerdigung? Ja. Ja, und? Wer war denn alle da? Die Eltern der Ermordeten, der Hans Brugger, die Frau Hartl, der Borker, der Bayerl. Der Kerscher? Ja. Der Franz? Nein. Der Jagdaufseher. Und die übrigen habe ich nicht gekannt. Mhm. Hat sich irgendjemand auffällig oder außergewöhnlich benommen? Ja, was ist Redensholzkopf? Außergewöhnlich war eigentlich nur, dass niemand auch bloß eine Träne vergossen hat. Auch nicht die Mutter? Auch nicht die Mutter. Obwohl sie einen sehr bedrückten Eindruck gemacht hat. Übrigens, Herr Kommissar, glauben Sie, dass die zu dem Borker in näheren Beziehungen steht? Ja, das nehme ich mit Sicherheit an. Wenn nichts dahinter wäre, dann hätte doch der Borker gleich gesagt, wo er in der Tatzeit war. Die Heilbergerin hat aber ohne Umschweife bestätigt, dass der Borker bei ihr war. Ja, wahrscheinlich, aber nur, weil sie gemerkt hat, dass es um das Alibi des Borker geht. Im Übrigen war die Ermordete ihre Tochter. Man darf also annehmen, dass sie den Mörder nicht in Schutz nehmen wollte. Es sei denn, Es sei denn was? Es sei denn, sie hätten die Tat gemeinsam begangen. Hm. Oder die Mutter war mit der Ermordung einverstanden. Aber Skow, Sie lesen zu viele Kriminalromane, glaube ich. Was für einen Grund hätte denn die Mutter gehabt? He? Tja, was für einen Grund. Na, eben. Kommen Sie, Skow, wir fahren. Ja. Da herin kommen wir nicht weiter. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Kommissar. Grüß Gott. Na, ist halt gar niemand da. Gäste, meines? Ja. Nein, um die Zeit selten. Grüß Gott, die Herren. Ja, grüß Gott, Herr Steingemeier. Gehen wir es heute wieder zu zweit? Ja. Wollen Sie nicht da hersetzen? Nein, wir setzen uns lieber an den Tisch da drüben am Fenster. Da sehen Sie mehr, gell? Ja, ja. Was darf es denn sein, bitteschön? Bring es mal bitteschön nach Hause. Für mich eine Portion Kaffee. Aber das dauert aber ein wenig. Das macht nichts. Wir sind nicht eilig. So, Herr Steingemeier, was gibt's denn Neues? Nix. Gestern war gleich, aber das wissen Sie so, der Herr Skow war ja den ganzen Tag da. Frische Weißwürste hätten wir, wenn Sie wollen. Ja, da können Sie mir drei bringen. Wollen Sie auch, Herr Skow? Ja, ich nehme auch drei Stück. Mari, mach sechs Weißwürste warm. Sechs Weißwürste? Ist schon recht. Ja, wenig Leute waren da gestern. Hätten mehr sein können. Kurz war am Pfarrer sein Grabred, gell, Herr Skow? Ja, spricht er denn sonst länger? Oh, mei. Du hast schon grob drin gehalten, dass du gemeint hast, der hört nicht mehr auf. Wenn er eine Predigt hält, ist genau so. Sie. Da kannst du ihn hier und da gerade runter schießen. Vom Hundertsten ins Tausendste Kinder, dass die Leute zu viel saufen, dass zu wenig in die Kirche gingen, dass sie nichts in den Opferstock reintun und sich um alles kümmern und alles besser wissen. Der schmeckt den Dreck in der Finstern. Bitte? Der schmeckt den Dreck in der Finstern. Ein sieben Gescheiter, meint der Herr Stangemann. Ach so. So, Erna, Bier bitte, Herr Kommissar. Dankeschön, dankeschön. Zum Wohl. Die Weißwürste kommen auch schon. Ist schon recht. Ja, da schau her. Der Franz lässt sich auch mal wieder raus. Da. Den habe ich da schon gut ein halbes Jahr nicht mehr gesehen. Und sein Bong hat er auch dabei. Jetzt passen Sie auf, jetzt können Sie was sehen. Was befestigt denn der Knecht an der Stalltür? Das ist ein Zuschauer aus Stroh. Aha. Heute schießt er mit dem stumpfen Pfeil. Ein spitziger Schlag auf 50 Meter ein zölliges Brett glatt durch. Und so einen Zug hat der drauf. Da braucht man feier Schmalz, wenn man den Bogen erzielen will. Haben Sie das schon mal probiert, Herr Kommissar? Nein. Wir werden Sie jetzt schauen, wie die Pfeile alle in der Mitte sind. Haben Sie es gesehen? Was sag ich? Genau in der Mitte. Bei den Bezirksmeisterschaften hat er schon dreimal den ersten gemacht. Und ein paar Mal ins Warten. Jetzt passen Sie auf. Was macht denn der Hund? Ja, den hat er sich dazu abgerichtet, dass er ihm auf Kommando den Pfeil aus der Scheibe rauszieht und ihm wieder bringt. Am Anfang hat er sich einmal wieder gebissen. Da, schon wieder. Was sag ich? Jedes Mal ein Zweifel. Skow, die Schnur. Die Schnur. Die Schnur, Herr Kommissar? Was ist denn? Die Schnur, Skow, die Schnur, die um das Messer gewickelt war. Ja, was ist mit der Schnur? Und die 5 mm tiefe Wunde neben dem Einstich. Ja, verstehen's denn nicht? Da schauen's doch hinüber. Herr Kommissar, Sie glauben doch nicht, natürlich, Skow, wir haben den Mörder. Kommen Sie, haben den Mörder? Herr Steingemeier, geben Sie mir doch bitte ein feststehendes Messer und ein Stück Schnur. Ein Messer? Ja. Dann nehmen wir das mit. Ja, bitteschön. Mari, bring einen Spagat. Ja, klar. Und eine Schenkschublon. Geht das? Ja, ja, das ist genau richtig. Da ist der Spagat. Dankeschön, kommen Sie. Kommen Sie, Skow. Danke. Ja. Mei, haben Sie die wichtig. Und was ist mit den Weißwürst? Bring also, bring! So ist recht. Auf ist er. Ah, die Herren sind auch wieder da. Ja, wir sind auch wieder da, Herr Brucker. Wie geht's Ihnen denn? Mir ist noch nie so gut gegangen. Der Todesfall hat Sie anscheinend wenig berührt. Jedem das seine. Bring also! Jedem, wie es verdient, Herr Kommissar. Springt der Hund auch zum Fenster raus, wenn er einen Pfeil holen soll? Beim Fenster? Ja, freilich, wenn's nicht zu hoch ist. Und kommt er danach wieder rein? Wenn's nicht so ist, freilich, Herr Kommissar. Der Hasser tut für mich alles. Gell, Hasser? Könnt der Hund zum Beispiel durch das Fenster in Ihre Kammer kommen? Leicht, Herr Kommissar. Das Zimmer liegt da um 2 Stufen tiefer wie der Erdboden. Geben Sie mir doch bitte noch mal einen Pfeil, Herr Brucker. Bitte schön, Herr Kommissar. Und jetzt schauen Sie mal gut zu, was ich da mache. Ich sehe, Herr Kommissar. Sie binden das Messer vorne an den Pfeil hin. Mhm. Ja, und? So, jetzt schießen Sie mal damit. Aha, auf die Scheiben, gell? Ja. Passen Sie auf, Herr Kommissar. Genau inmitten, Herr Kommissar. Genau inmitten. Bring, Hasso! Bring! Einer folgt ja nicht, das muss ich ihm schon ich schaffen. Bring, Hasso! Zieh ihn an, Hasso! Das Messer steckt tief in der Stalle, die Platte noch, Hasso! Ah, brav ist er. Das ist bloß der Pfeil. Ja, freilich. Weil das Messer nicht fest genug hingebunden haben. Das Messer steckt noch in der Stalltür. Herr Brucker, haben Sie uns was zum Sagen? Ich? Was soll ich denn nicht sagen haben? Ja, glauben Sie vielleicht, ich habe das Spiel zum Spaß mit Ihnen gespielt, Herr Brucker. Geben Sie zu, dass Sie Ihre Schwägerin ermordet haben. Ich? Ich, eine Krippe. Ein Presthafter und ein Mörder. Geh, Herr Kommissar. Herr Brucker, Sie haben Ihre Schwägerin gehasst, weil Sie von ihr schlecht behandelt worden sind. Weil sie ihnen ihren Bruder weggenommen hat. Weil sie Angst gehabt haben, dass sie es durchsetzen könnte, dass sie in eine Anstalt gebracht werden. Sie haben sie umgebracht auf die gleiche Art, wie sie es uns gerade vorgemacht haben. Sogar der Pfeil hat sich gelöst. Genau wie bei ihrer Schwägerin. Das Messer war schon halb rausgezogen, da hat sich die Schnur gelöst und der Hund hat ihnen nur den Pfeil zurückgebracht. An dem fraglichen Abend sind sie noch in ihrem Stuhl gesessen. Aber Herr Kommissar... Und das Fenster in ihrem Zimmer ist ungefähr einen Meter vom Boden. Zum Schießen genau die richtige Höhe. Herr Kommissar, wer wollen denn Sie mir den Mord beweisen? Hä? Wir denn? Haben Sie Fingerabdrücke oder Fußspuren oder sonst irgendwas? Ein Messer haben Sie und das gehört nicht mir. Und ein Stickel Schnur. Jetzt beweisen Sie mir bitte schön den Mord. Herr Brucker, ich verhafte Sie wegen Mord an Ihrer Schwägerin Fanny Brucker. Sie haben sich gerade selber verraten. Woher haben Sie denn gewusst, dass die Schnur noch am Messergriff war? Ja, weil es am Pfeil auch nicht war. Da musst du am Messer hängen bleiben. Um Gottes Willen. Was habe ich denn jetzt gesagt? Ja, was habe ich denn jetzt gesagt? Nein, ich geh nicht mit, ich will nicht. Ich möchte da bleiben, lasst mich aus! Herr Brucker! Lasst mich aus, ich möchte da bleiben! Bitte, Herr Brucker! Ich weiß schon, was mich hinbringen wollen, ich weiß schon. Da wollt mich sie auch hinbringen, aber ich geh nicht aus, lasst! Mutter! Mutter, Hilfe! Jedem das Seine von Hans Obermeier. Es sprachen Hans Brucker, Gustl Beierhammer, Franz Brucker, Karl Obermeier, Therese Hartl, Ernie Singerl, Kriminalkommissar Wagner, Fritz Strassner, Fanny, Kai Fischer, sowie Max Grisser, Ruth Kappelsberger, Maxel Graf, Jakob Reuder, Gernot Duda und viele andere. Regie Helmut Kirchammer, Produktion Bayerischer Rundfunk 1968.